weißt, du bist bei mir. Ganz egal, wo ich bin. Vater, verzeih mir all die Schande, die ich bring. Leg den Himmel über Deutschland und auf das Glück, das ich erneut fand, was du verbargst in deiner Hand. Den Himmel über Deutschland. Ich weiß, du bist bei mir, auch wenn ich in den tiefsten Tiefen bin. Vater, verzeih mir all die Schande, die ich bring. Ich war von der Welt betrunken, dann rief ich zu dir. Versunken, doch dann zeigtest du es mir. Du legst den Himmel über Deutschland und auf das Glück, das ich erneut fand, was du verbargst in deiner Hand. Den Himmel über Deutschland. Feuer an den Goldrand. Die ganze Welt steht bald in Brand. Ich geb mein Herz in deine Hand. Leg den Himmel über Deutschland. Leg den Himmel über Deutschland. Ich konnte es nicht glauben, mein Verstand war nicht frei. Dann hob ich meine Augen, doch mein Verstand war noch zu klein. Dann gabst du mir Einsicht, von deiner Weisheit nur ein Stück. Dass dieses Kartenhaus nun einbricht, wird für mich zum Glück. Du legst den Himmel über Deutschland und auf das Glück, das ich erneut fand, was du verbargst in deiner Hand. Den Himmel über Deutschland. Du legst Feuer an den Goldrand. Die ganze Welt steht bald in Brand. Ich geb mein Herz in deine Hand. Leg den Himmel über Deutschland. Leg den Himmel über Deutschland. Weiß das Wesen oben, will uns testen und schicken. Testen und schicken. Aus Kriegern machst du Knechte. Den Knecht führst du zum Sieg. Und Herr, deine Kämpfer sind Gerechte. Alles Helden für den Krieg, der diese Welt zu Fall bringt. Den Babylon verliert, der Adler, der sich aufschwingt, wird von deiner Hand allein regiert. Er wird von deiner Hand allein geführt. Und auf das Glück, das ich erneut fand, was du verbargst in deiner Hand.